Wir haben die Welt entheiligt, weil wir mit dem Demiurg, dem Herrn der Finsternis, zusammengearbeitet haben, indem wir sie in eine tote und schwere Kugel verwandelten, in eine Zusammensetzung von Atomaggregaten aus Felsen, Metallen und Schlamm, außerdem Petroleum, ohne zu wissen, was diese Substanz wirklich ist. Wir fördern es, brüten es aus, beschmutzen die Erde damit, vernichten alles vom materialistischen und jüdischen Standpunkt aus, ohne zu verstehen, dass die Erde ein lebendes Wesen ist, bestehend aus Körper, Seele und Geist, ein Vierer, der auch die Verwandlung herbeisehnt. In Chile gehört uns die Landschaft seit ihrer Eroberung schon nicht mehr. Wir drängten ihr einen fremden Kult und einen fremden Gott auf, mit dem Ergebnis, dass sich die jetzige Bevölkerung im Ungleichgewicht mit der Umwelt befindet. Sie haben keine Beziehung mehr zu den erhabenen Gipfeln, zu der Schönheit ihrer Erde, zu ihrem Heer. Sie befinden sich in völligem Ungleichgewicht mit der Landschaft. Es wäre notwendig, die Götter hervorzuholen an das Licht der neuen Sonne, die alten Riesen, die in den Felsen der Anden schlafen, wieder anzuerkennen, sie zu verehren und eine Zwiesprache herzustellen. Nur so würde ein Gleichgewicht zwischen den Menschen und der Landschaft wieder entstehen. Heute ist der Mensch zerstört, vernichtet, ausgewaschen wie die Erde. Er steht im Widerspruch zur Schönheit der erhabenen Landschaft. Nur wenn die Riesen aus dem Berge hervorgeholt würden, wäre eine Umwandlung der Landschaft, dieser mystischen Heimat, möglich. Dann wird in Chile das Schwert aus der Scheide gezogen worden sein. Und dann wird aus den tiefen Wassern des Pazifik der alte Kontinent des Geistes, der dort untergetaucht ist, sich wieder erheben. Er wird auftauchen wie aus dem archaischen Gehirn des Anthropos, des Urmenschen, von jenseits seiner Gehirnrinde, der jetzigen Sonne. Und die Erde wird wieder von Riesen, von weißen Göttern bewohnt werden. Die minderwertigen Völker, die Sklaven von Atlantis, werden verschwinden und dieser unsichtbare Streifen der Heimat überlebender Rest eines versunkenen Kontinents wird sich verwandeln und wieder erlöst werden. Seit meiner Kindheit fühlte ich, dass es meine Aufgabe ist, den gefangen gehaltenen Riesen im Berge zu helfen, sie zu befreien, wie dem angeketteten Luzifer im Eise des Nordpols, des Südpols sie zu rächen, Prometheus zu erlösen. Auch heute fühle ich, dass ich behilflich sein muss bei der Wiederkehr des Führers im großen Körper des Berges und zur Erfüllung seines Auferstehungsmythos beitragen muss. Deswegen bin ich erneut hier, wieder einmal bei den verzauberten Anden meiner Jugendzeit und der Zeit meiner Einweihung. Die Berge der weißen Götter. Der heilige Berg des Himalaya ist der Kailas. Der heilige Berg der Anden ist der Melimoyu. Die Walküre. Es war nicht einfach für mich zu erkennen, dass es nicht leicht ist, meine Bücher zu verstehen. Ich bin sehr versunken in die Symbole und Legenden, die in meinem Blut kreisen. Daher ist es für mich schwierig zu verstehen, dass andere es nicht auf dieselbe Art erleben. Aber ich bin dabei zu lernen mit der schmerzlichen Erfahrung, dass ich mich als ein verschiedenartiges Wesen einer anderen Welt zu verstehen habe. Bei diesem Stand der Dinge suche ich nur noch meinesgleichen. Für diese schreibe ich. Wie könnte ich mit einfachen, klaren Worten die Form erklären, in die sich der Archetypus auf dieser Welt einprägt, wie in einem kosmischen Plasma, in einer geschmeidigen Tonerde? Es gibt eine heilige und eine uneingeweihte Zeit. Die erstere gehört zu den archetypischen ewigen Leben, die zweite ist für die persönlichen Biografien, für das Historische. Nichts Persönliches überlebt den Tod, nur das Archetypische, dies jedoch nur, wenn der Archetypus ein hyperboreischer Archetypus ist und der Held, der ihn sich einverleibt, fähig war, seinen Sinn bewusst zu verwirklichen, ihn übertreffend. Hierin liegt der Unterschied. Außerdem gibt es die teuflischen Archetypen des Demiurg. Und diese sind die zahlreicheren. Ein teuflischer Archetypus ist der Demiurg selbst oder der Herr der Finsternis. Gegen diese muss der Held kämpfen und sie zerstören. Nun gut, die Materialisierung des Archetypus in dieser Welt langsamerer Schwingungen vollzieht sich wie der Abdruck eines Stempels auf dem kosmischen Plasma. Ein Beispiel. Im Falle des Urmenschen, des Anthropos, bildet sich seine hyperboreische Physiologie folgendermaßen im Körper des Erdenmenschen fort. Die Tiere, Sinnbilder der Konstellationen, die die Chakras im Körper des kosmischen Menschen sind, wiederholen sich wie Geflechte im Menschen. Und so mit all dem bereits vorher Erklärten, mit den Nadis, Kundalini und so weiter. Swedenborg sagte darum, der Himmel hat die Form des menschlichen Körpers. Was oben ist, ist unten und umgekehrt. Von da leitet sich das Gesetz der Gleichzeitigkeit ab, das für unseren kriegerischen Orden und für den esoterischen Hitlerismus so wichtig ist, weil es bei unserer Einweihung nicht genügt, auf der Suche nach der inneren Welt zu sein. Der Kampf muss sich auf gleiche Weise in der äußeren Welt erfüllen, denn auch da gibt es eine geheime Stadt, einen Eingang zur hohlen Erde, einen heiligen Berg und magische und magnetische Chakren des Planeten. Es ist eine Auferstehungshöhle und eine Wiederkehr für den Führer vorhanden, der nur schläft, in Erwartung des höchsten Augenblickes der Rückkehr. Außen wie innen gibt es einen großen Krieg, gibt es einen Feind, außerdem gibt es eine ewige Geliebte, die Walküre.